um niemals sein Land zu verraten. Denn für niemand war die Treue heiliger als für das Herz des deutschen Soldaten. Gehorsam der Kampf in Ost und West von Truppen und Bataillone. Für ein Zeichen an der Uniform, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Wie ein Fuchs in der Wüste, wie ein Tiger im Schnee und wie ein Wolf auf dem Weiten des Meeres. Nur deshalb wart ihr nicht unverdient Ritterkreuzträger des deutschen Heeres. Vorwärts, vorwärts, wir werden siegen, sie schon wussten. Sie werden verlieren und trotzdem gekämpft für das Eiserne Kreuz, um nicht ohne in den Tod zu marschieren. Aus Angst vor dem Fall des Heiligen Reichs, ihre Seelen schon in Ahnenhallen. Nur dafür sind sie treu fürs Land, mit diesem Zeichen gefallen. Wie ein Fuchs in der Wüste, wie ein Tiger im Schnee und wie ein Wolf auf dem Weiten des Meeres. Nur deshalb wart ihr nicht unverdient Ritterkreuzträger des deutschen Heeres. Wie ein Wolf auf dem Weiten des